Wie er trat auch ich alleine in den Kreis, hob meine Arme im Zeichen der Rune Mahn, doch streckte ich nur 4 meiner Finger, von jeder Hand 2, mit diesem Gruß des Ordens meinem Meister, die Brahmanen anrufend, sprach ich die Mantras der Begrüßung, damit sie auch hierher gelangen mögen, um sich wie zu Zeiten des großen Krieges mit den begeisterten Führern des esoterischen Hitlerismus zu vereinen, um unseren Führer Adolf Hitler weiter zu unterstützen in seinem äußeren Kampf gegen die Kräfte der Dunkelheit, gegen den Herrn der Schatten und dessen Anhänger auf dem Planeten. Und sie kamen, wodurch wir einen neuen Kraftwirbel erschaffen konnten, der die Wiederkehr der alten Glorie und den Sieg des letzten Bataillons mit Wotan Kalki und seinem wilden Heer möglich macht. Nach der Durchführung dieses Rituals begaben wir uns in den ersten Stock des Turmes, wo wir uns auch in einem runden Saal mit 12 durch Bögen verbundenen Pfeilern und 12 Fenstern hinter jedem Pfeiler befanden. Der Fußboden war aus Marmor, in dessen Mitte eine Zeichnung des Swastika Levogira in Verbindung mit der Rune Sieg zu sehen war. Es ist möglich, dass man hier einen Tisch aus Marmor oder einen runden Stein aufgestellt hatte, um die 12 Ritter der SS zu empfangen. An einem Ende der Oberschwelle hing ein großer Stein rechteckiger Form, gehalten von starken Ketten. Auf ihm war nichts eingraviert, jedenfalls zu der Zeit. Was er wohl bedeutete? War es vielleicht eine Wiedergabe des Gralssteines oder war es ein Block der Externsteine? Ich kann mir gut vorstellen, dass auf den Mauern dieses Saales auch Sinnbilder, Mandalas, runische Zeichen, magische Gemälde voller Bedeutung angebracht waren. Die Pläne dieses unvollendeten Turmes zeigten, dass man den Bau von insgesamt 5 Stockwerken, die hyperboreische Zahl, vorhatte. Oben, weit oben in der Kuppel, nach einem Aufgang mit engen Stiegen, sollte sich ein kleiner Raum mit einem Ehrensitz befinden. Es war der Sitz Nummer 13, der gefährliche Sitz aus der Legende des Königs Arthurs und des Grals. Dort sollte der Führer Parzival sitzen. Er würde im Astral erscheinen, ohne Notwendigkeit, sein Adlernest in der Gralsburg in Berchtesgaden, Montsegur, physisch zu verlassen. Die Führung der SS plante auch den Bau einer ganzen geheimen und mythischen Stadt in Wewelsburg um das dreieckige Schloss herum. Man hatte die verborgene Magie des Grundstückes, seinen inneren Magnetismus und seine Elektrizität, die Tektonik, berücksichtigt. Die Skizzen zeigten die Form einer Lanze, vom Nordturm aus beginnend in Richtung der Externsteine gehend. Es ist die Lanze der Gralslegende. Die SS hatte die Organisation der Templer gründlich studiert und die Wissenschaft der Erbauung von Schlössern wiederentdeckt, dieselbe Kenntnis von den tellurischen Strömungen der Priesterkrieger verwendend. Sie waren dabei, ihre Verwandlungsalchemie zu erweitern. Mehr noch, sie waren zu den geheimen Quellen der Erbauer der Megalithsteine, der Dolmen, Menhire und Kromlechs gegangen. Ihr Plan für Wewelsburg war der eines hyperboreischen Kromlech in magischer und unterirdischer Verbindung mit dem Wunder und dem Mysterium der Externsteine. Dies alles konnte nicht verwirklicht werden, wenigstens nicht in seinem sichtbaren Punkt vor den irdischen Augen des Kali-Yuga. Weil ich sicher bin, dass die unbekannten Führer der SS in ihrer Offenbarung des esoterischen Hitlerismus die große Verwandlung erreicht haben, wobei einige von ihnen dem Opus Magnum ein Ende setzten. Es gibt eine Fotografie von Wewelsburg, die uns sichtbar beweist, was wir schon immer gesagt haben: Über den höchsten bekannten Führern, sogar über Himmler selbst, befanden sich andere unbekannte Führer, die keine Uniform trugen, sich nie blicken ließen, die in der Öffentlichkeit nicht namentlich in Erscheinung traten, auch nicht bei offiziellen Zeremonien des Schwarzen Ordens. Sie standen über allen anderen und nur zu den geheimsten Zeremonien, die in dem unterirdischen Gewölbe oder am runden Tisch stattfanden, erschienen sie, jedoch verhüllt, ohne ihr Gesicht zu zeigen. Himmler kannte sie auch nicht. Auf der besagten Fotografie erscheint in der Mitte zusammen mit den Uniformierten ein Zivilist in Schwarz, der den Kopf nach vorn neigt, um sein Gesicht zu verbergen. Man erkennt klar, dass er der Chef ist, der aber nicht erkannt werden will. Die Fotografie war vertraulich, so dass wir glauben, dass man es nicht erreicht hat, sie bei Zeiten zu vernichten. Genauso wie es früher bei den Templern war, sind diese Führer weder gefangen genommen worden, noch im Kriege gefallen. Sie sind auf mysteriöse Weise verschwunden und es hat niemals jemand erfahren, was sie waren und wohin sie gegangen sind. Himmler und die anderen sichtbaren Führer der SS haben nichts anderes getan, als ihre Befehle auszuführen, sich ihrer Leitung unterzuordnen, so wie es die Templer und die Betreiber der schriftlichen Legenden des Grals tun mussten. Als sie kurz vor dem Ende verschwanden, blieben die sichtbaren Führer verwaist zurück und die gesamte äußere Riesenstruktur zerfiel in einer Stunde wie von einem Windstoß eines anderen Universums weggeblasen. Himmler begann zu schwanken, er hatte außerdem die Verbindung zum Führer verloren. Anstatt treu bis zum Tode in seinem Tempelschloss von Wewelsburg, hier kann man feststellen, dass es nicht sein Tempel war, zusammen mit seinen treuesten SS-Kriegern zu kämpfen, nahm er Verbindung zu dem Vorsitzenden der Organisation des Weltjudentums auf. Er war nichts weiter als ein Phantast, dem man die Seele, besser gesagt die telepathische Erleuchtung, ausgesaugt hatte, die ihm einst eingegeben worden war, um einen großen Traum in den heiligsten Landen der hyperboreischen Riesen, der Externsteine, zu erleben.